Kapitel 5. Daniel setzt sich neben Mischa. Mischa freut sich. Doch da kommt Julius und setzt sich genau zwischen sie. Ach, ist das ein Wetter, sagt er. Ein Sommer wie im Süden. Heute haben wir sicher fast 30 Grad. Paula steht auf und sieht Julius an. Wollen wir baden gehen? Fragt sie. Sie möchte, dass Daniel und Mischa allein sein können. Aber leider hat sie kein Glück. Baden? Ruft Daniel und steht auf. Ich bin dabei. Ich komme auch mit, sagt Mischa. Sie möchte nicht allein bei Julius bleiben. Na, wenn das so ist, dann mache ich auch mit, sagt nun auch Julius. Paula, Daniel und Julius laufen sofort in den See. Mischa hält vorsichtig einen Fuß ins Wasser. Es ist nicht kalt. Trotzdem muss sie langsam ins Wasser gehen. Sie möchte Mamas Sonnenbrille nicht verlieren. Was ist denn, Mischa? Hast du Angst? Ruft Daniel und schwimmt mit den beiden anderen ein Stück in den See. Angst? Ich? Ruft Mischa zurück. Nein, ich komme! Dann schwimmen, baden und lachen sie zusammen. Plötzlich ruft Paula: Seht ihr die Boote? Wer zuerst dort ist, der hat gewonnen. Sie schwimmt los. Ich bin schneller, ruft Julius und schwimmt auch los. Daniel bleibt bei Mischa. Hey, du hast ja blaue Lippen, sagt er. Wir sind schon zu lange im Wasser. Komm, wir schwimmen ans Ufer. Daniel hat recht. Mischa friert. Draußen setzen sie sich in die Sonne. Daniel nimmt sein Handtuch und legt es um Mischas Rücken. Sofort wird ihr ganz warm. Ich freue mich, dass ich dich heute sehen kann, sagt er. Seine Stimme ist weich und tief. Und seine Augen sind dunkel und schön. Mischas Herz schlägt schneller. Zum Glück hat sie die Sonnenbrille. So kann Daniel nicht sehen, wie nervös sie ist. Ich freue mich auch, dass ich dich sehe, sagt Mischa leise. Siehst du mich denn wirklich? Fragt Daniel und lacht. Also, ich kann deine Augen kaum sehen. Zum Glück, denkt Mischa. Nebenan spielen die Kinder unter einem Sonnenschirm. Ein Baby weint. Die dicke Frau ist wach und isst ein großes Brot mit Wurst und Käse. Aus einer Plastikflasche trinkt sie Eistee. Mischa erinnert sich an Mamas Kuchen. Kannst du die Brille nicht wegtun? Fragt Daniel. Möchtest du ein Stück Kuchen? Fragt Mischa schnell. Sie nimmt die Badetasche und sucht die Tüte mit dem Kuchen. Ich möchte gern in deine Augen sehen, sagt Daniel. In meine dummen Kuhaugen? Denkt Mischa. Bitte nicht. Willst du einen Apfel oder eine Banane? Fragt sie schnell. Sie sind sicher sehr hübsch, sagt Daniel. Der Apfel und die Banane? Fragt Mischa und muss lachen. Daniel lacht auch. Nein, deine Augen, sagt er. Na los, zeig sie mir. Gib mir deine Brille. Zum Glück steht plötzlich Julius vor ihnen. Paula und ich haben eine super Idee, sagt er. Wir wollen ein Ruderboot leihen. Kommt ihr auch mit? Oh ja, sagt Mischa schnell und steht auf.